guten Tag, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Langeweile-Podcasts. Thorsten, was geht? Bist du da? Hallo? Ich weiß gar nicht, warum du so die Anmoderation gemacht hast. Ey, einfach liest mal was anderes ausprobieren. Ab? Einfach immer mal was. Ja, ich lese es ab. Ja, ich hab extra von Robert Harspecht habe ich hier ganz viele Anmods zugeschickt bekommen und die lese ich dann alle ab, Tag für Tag. Immer mal eine andere. Oh. Wundervoll. Hallo, hallo und herzlich willkommen zum Langeweile-Podcast. Heute, Funny Fact, am 1. März, dem What? Internationalen Tag des Gebetes. Ey, lass uns nicht so eine Tagscheiße machen. Das fuckt mich jetzt ich schon weiß, ab. Auch überhaupt nicht, aber ich hatte. Das merkt man auch schon hier bei Sputnik oder sowas, ne? Da merkst du auch schon, wenn denen nichts einfällt, dann einfach, ja, heute ist Tag des goldenen Hamsters oder sowas, keine Ahnung. Einfach, ist einfach jeder Tag hat irgendwas Besonderes, irgendwie, weiß nicht, der große Eistag, Weltfrauentag oder sowas, keine Ahnung. Das ist einfach alles, weiß nicht. Ja, der Weltfrauentag ist übrigens am 8. März, also das könnt ihr euch schon ist mal bald, vormerken. Ne? Hm. Ja, genau, ist bald. Und gestern war zum Beispiel der Public Sleeping Day und am vergangenen Mittwoch, da war der Tag des Eisbären. Also, ihr merkt schon, wenn man beim Radio ist, dann kriegt man nur das Beste vom Besten einfach mit. Ja, aber ich merke schon, also, was so euer Niveau ist bei deinem Radio, weil ich krieg's auch irgendwie mit, so, ne, wenn einmal nichts einfällt, aber du kannst einfach hier alles raushauen, so aus der Hüfte. Das ist schon nicht schlecht, schon beeindruckend, wie scheiße es bei dir ist. Ja, Lokalradio einfach. Ich bin also einfach gesegnet mit meiner Arbeitsstelle. Heute war auch mega. Tag des Lokalradios heute. Wow. Was? Echt? Nein. Oder hast du mich jetzt verarscht? Natürlich nicht. Oh Mann, ja. Aber der war letztens auch irgendwann der Weltradiotag. Aber gut. Also ist natürlich mega scheiße. Das Agenda-Setting und sowas, das kann ich auch nicht so richtig verstehen. Da geht es einfach nur darum, dass das Wetter gut ist. Und was natürlich jetzt ganz wichtig ist, ich glaube, das wird jeden, der hier den Podcast zuhört, wird es richtig freuen. Was ist, Jona, was haben wir jetzt dieses Wochenende? Hä? Wochenende. Ja, und? Freizeit? Warte, ich spiel mal kurz einen Keine Sound Ahnung. Ein. Ja, hello, Kölle Alab, es ist wieder Karneval. Wow. Weißt du, das finde ich einen richtigen Snitch-Move von dir. Wenn wir vorher so eine Redaktionssitzung machen, irgendwie alles abklären, was wir sagen wollen, so, damit auch schön ein Gesprächsfluss drinne bleibt, und dann kommst du hier auf einmal mit Kölle Alav, so was wir überhaupt nicht geplant haben. Also finde ich ein krasser Freestyle. Snitch-Move. Ja, aber du weißt ganz genau, wie krass ich so einen Scheiß hasse. Ich habe da auch eigentlich überhaupt nichts für übrig, aber es ist halt hier bei mir in der Gegend noch ein bisschen krasser gefeiert. Wird's krasser gefeiert, sag ich mal. Ist es nicht auch irgendwie Rosenmontag oder sowas? Nee, warte. Genau, echt? Also streng genommen, heute der Tag, wo wir aufnehmen, Donnerstag, da ist Altweiber oder Weiberfastnacht. Ja. Da schneiden normalerweise die Frauen den Männern die Schlipse ab, aber die was? Was ich von die Schlipse, die Krawatte. Warum? Weil das macht man so. Ja, aber was ist, wenn ich einen Job habe irgendwie bei der Bank so und dann kommt auf einmal deine Frau, also was ist das für ein Assi-Move? So, dann wirst du morgen gefeuert oder was? Kannst du nicht jedes Jahr sagen, ja, es war aber Fastnacht gewesen. Das glaubt dir dein Chef auch irgendwann nicht mehr. So sieht's nämlich aus. Ja, das ist, keine Ahnung, das ist anscheinend so der Brauch. Das kommt ja auch alles aus dem Rheinischen, das muss man ja auch nicht alles verstehen, was sie da so machen. Da heißt es ja auch noch original Karneval. Ich weiß gar nicht, hast du, oder habt ihr früher in Bremen, ist Karneval so eine Sache oder ist das so Norddeutschland? Hier kommt nichts damit hin mit Karneval. Fasching? Heißt es bei uns. Und es war in der Schule war es super cool, weil man hat sich verkleidet und dann hat unser Sportlehrer immer so in der Sporthalle richtig, richtig geile Sachen aufgebaut, so die auch viel zu gefährlich sind für so kleine Kinder, wo man sich einfach richtig leicht irgendwelche Halswirbel brechen könnte. Das hat immer richtig viel Spaß gemacht. Also nicht das Brechen von irgendwelchen Dingen, sondern einfach da rumzuklettern und so verkleidet als Hebamme. Ein bisschen das ADHS rauslassen. Ja, oder? Genau, das ist schon ganz geil. Also als Kind ist halt auch einfach alles riesig, ne? Wenn du da so eine, weiß nicht, als in der 9. Klasse oder so, da ist eine Sportmatte oder hier, wie heißen diese Dinger? Weißt du, diese fetten blauen Matten, die hatte doch jeder irgendwie. Sportmatte? Sportmatte, ich weiß nicht. Auf jeden Fall diese fetten Matten, wo man sich so draufschmeißen kann. So, die sind einfach, wenn du ein Kind bist, sind sie halt einfach riesig so und das ist einfach, alles ist einfach so groß und weit und das ist einfach dann super cool. Ich wäre gerne wieder habt ganz auch klein. Mal so, habt ihr auch früher immer so Wettbewerbe gemacht, so Sliding-Wettbewerbe, wo dann quasi sich immer auf diese Matratze draufwerfen muss und dann mit der Matratze slidet und wer als erstes quasi an der anderen Seite der Halle ist, der hat dann gewonnen. Genau, sieht nach super viel Spaß aus, ist aber krass gefährlich, wenn man irgendwie eine kurze Hose trägt oder ein T-Shirt oder sowas, weil du die kannst einfach an diesen Matten dir super krass deine Hände komplett aufschürfen und verbluten daran. Verbluten. Ja. Ja, das war mal immer ziemlich ganz cool. Ich habe mir meistens immer das Team ausgesucht, was den fettesten hat, weil dann hat man nämlich immer gewonnen. Das ist eine clevere Entscheidung, ja. Das stimmt. Ja. Aber dann, wenn man da irgendwie mehrere Spiele gespielt hat, so, und dann wurden die Teams nicht gewechselt, dann bist du auf einmal beim Hürdenlauf und hast so einen fetten Typen bei dir an der Backe. Das ist dann natürlich unpraktisch. Ja definitiv. Was mir diese Woche auch wieder aufgefallen ist oder eingefallen ist, an Karneval oder jetzt speziell Weiberfastnacht erinnern kann, ist, dass es früher auf dem Schulhof, da hieß es dann nämlich immer am Donnerstag vor Rosenmontag, immer Mädchen gegen die Jungen. Und dann hatten die Mädchen immer, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, aber die Mädchen, die hatten immer Lippenstifte und Haarspray und sonst was dabei und haben dann immer die ganzen Jungs verunstaltet und vollgeschmiert. Und wir sind dann immer vor denen weggerannt. Gab es sowas auch dann in Bremen oder so Weltkriegsszenen, wo total Weltuntergang ist und das Jungklo, wo sich dann alle drauf versteckt haben in den Pausen, total überfüllt war? Nee, tatsächlich irgendwie nicht. Ich weiß noch, dass bei uns irgendwie das öfters mal so war, dass ganz viele Jungs irgendwie, dass alle Mädchen in einer Reihe standen und dann sind halt die Jungs vorbeigegangen und haben jedes Mädchen geküsst. Also generell solche Sachen irgendwie. Das war in richtig vielen Klassen war das immer so, nur nie in irgendeiner Klasse, in der ich war. Ich weiß nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt mit meiner Person oder ob ich einfach nur Pech hatte. Aber, naja. Wenn man sich so zurückdenkt, dann sind wir vielleicht doch nicht so eine progressive Generation, wie alle von uns denken. Ja, ich weiß nicht. Ich bin, glaube ich, schon recht. Also ich bin schon sehr progressiv, aber ich muss mich auch erstmal locker machen irgendwie ein bisschen. Erstmal auch irgendwie eine Massage und so. Ich muss erstmal entspannt werden. Ja. Und damit begrüße ich recht herzlich jetzt auch noch alle Leute aus der Twitter-Gemeinde. Ich habe jetzt eine riesige Twitter-Followschaft. Du kannst es dir nicht vorstellen. Ich habe seit kurzem erst einen Twitter-Account und ohne Witz, da tweetet man mal zwei, drei Sachen, lässt man seinen Bullshit raus. Boah, schon hat man 6 Follower. Nicht schlecht. Alter, 6 Follower. Also wirklich so. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, was du denn so getweetet hast. Ach, so richtigen Bullshit-Sachen. Also eigentlich ist das. Heute ist Weltradiotag. Nee, aber das ist ungefähr Leute, so schon quasi. Heute ist Weltsonnentag. Der Weltsonnentag. Einfach jeden Tag. Nee, also eigentlich ist das nur ein großes Testgelände für unsere super Witze-Kategorie. Als zum Beispiel Karl Lagerfeld gestorben ist, da habe ich einfach getweetet, Karl Lagerfeld geht, Jogginghose bleibt. Ne? So, weil er hat ja schon mal so ein schönes Sprichwort gesagt. Was hat er denn nochmal gesagt? Wer eine Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Aber sieht wohl so aus, als hätte die Jogginghose gewonnen, Herr Lagerfeld. Ja, okay. Dann hätte ich noch anzubieten, einen Brief zum Thema Fridays for Future. Liebe CDU-Mitglieder, bitte verfallen Sie beim Thema Klimaschutz und Schüler nicht in Schnappatmung. Sonst kommen noch zu viel Feinstaub in Ihre Lungen. PS, hihihi, ich bin lustig. Ja, so ein Scheiß, keine Ahnung. Also ich hatte meinen PS, ja, warte. Ich bin lustig. Was für eine dumme Scheiße. Hat er gesagt, da kommt nichts Tolles bei raus. Aber es ist einfach dumm. Naja, auf jeden Fall, mein Co-Praktikant oder ehemaliger Co-Praktikant, der ist jetzt nicht mehr beim Praktikum, der hat irgendwann mal mein Profil geteilt und seitdem folgen mir dann halt 6 arme Menschen, die ihn eigentlich ganz cool finden. Und haben sich verlaufen auf deinem Profil. Die haben sich wirklich verlaufen. Und weitergedacht haben die sogar dann auch den scheiß Podcast jetzt hier quasi entdeckt. Und deswegen ein ganz herzlicher Gruß an die Twitter-Gemeinde. Dafür, dass ihr mir so stolze Follower seid und mich so zubombardiert mit Retweets und Likes und Hashtags. Jetzt mach ihr mal nicht so einen Fanservice-Podcast hier raus. Verpisst euch, Leute. Ja. Ganz ehrlich, sucht euch einen anderen Podcast. Ist mir komplett egal. Ich will hier nicht irgendwie sowas reingebetteltes. Ich will, wenn dann sollen die auch ehrlich hier kommen und wirklich den Podcast mögen, aber nicht so, ich bin irgendwie ein Arbeitskollege von Thorsten, deswegen höre ich jetzt hier rein. Nein. Ja, nicht mal, also es ist ja nicht mal Arbeitskollegen, sondern irgendwelche Leute, die ich gar nicht kenne. Aber was ich eigentlich ganz komisch finde, weil, oder was heißt komisch, was ich glaube, ihr würdet euch ganz gut verstehen, weil das sind alles Leute, sag ich mal so, aus alles der rothaarig. Eher linken Szene, alles rothaarige Leute aus der, sag ich mal, linken, beziehungsweise sogar fast schon Antifa-Szene. Und ja, ganz verboten, ganz Alerta, schrecklich. Alerta. Genau, und da dachte ich mir, wo die am Anfang vielleicht sogar noch begeistert zuhören, habe ich auch direkt mal das erste Thema für diesen Tag. Und zwar, jetzt musst du dich festhalten, denn es wird nämlich politisch und ethisch korrekt. Ah, doch. Heimat. Was bedeutet für dich Heimat, Jona? Warum sprechen wir sowas nicht mal vorher ab, irgendwie, dass ich mir da Gedanken zu machen kann? Also, Heimat ist natürlich ein Oder willst du dich noch so ein bisschen sortieren, dann rede ich ein bisschen drumherum. Dann kann ich finde, also weiß nicht, Heimat ist für mich, Heimat sind für mich Menschen. Heimat ist für mich ein Lebensgefühl. Heimat ist für mich Stärke, Kraft, Toleranz und. Liest du das gerade von irgendeinem Wahlplakat ab? Oder? Ich lese es von meiner Hand ab. Toleranz, Kraft, Frieden. Es ist für mich Geborgenheit, es ist für mich Ruhe, es ist für mich Sanftmut, aber auch Spannung und aufwühlend. Und Heimat ist auch nicht unbedingt ein Ort. Heimat sind, wie gesagt, das sind Menschen, das kann ein Ort sein, das muss aber nicht immer nur ein Ort sein, das können auch verschiedene mal sein. Das kann sich auch mal wechseln. Das kann auch mal, das kann California sein, das kann Bremen sein, das kann Salzgitter sein, das kann auch irgendwie irgendwann der Mond vielleicht sein. Man weiß es nicht, wohin uns das Leben dieser okay. Menschheit noch führen wird. Dann ist Jona per Definition ein sogenannter Anywhere. Das Gegenteil dazu wäre dann der Somewhere, der quasi genau immer einen Ort braucht, mit vielen Leuten, die er schon wahrscheinlich sein ganzes Leben kennt. Der Deutsche. Und der tendenziell eher konservativ eingerichtet ist. Und dann gibt es da noch eine dritte Klasse, das sind die Somewheres. Woher weiß ich das? Warum labert der hier so einen Scheiß? Ich habe Anfang dieser Woche habe ich eine Doku geguckt, die heißt Heimatland von DocuPy, beziehungsweise von der Produktionsfirma von Jan Böhmermann, die auch das Neo-Magazin Royal macht, die Bild- und Tonfabrik in Köln-Ehrenfeld. Und die haben einfach 45 Minuten lang ein ziemlich geiles Ding einfach gedreht, richtig schöne Bilder und sich halt Punkt für Punkt an dem Thema ja Heimat abgehangelt. Und dann kam da halt raus, dass es halt so Leute gibt wie Jona, der halt eigentlich Heimat damit verbindet, wo er glücklich ist, ganz kurz zusammengefasst. Und dann halt die Somewheres, die unbedingt immer einen Ort brauchen, der meistens schon ihr ganzes Leben der eine Ort ist, den sie dann als Heimat bezeichnen. Aber lustig wird's dann natürlich. Ja? Nee, du hast gerade schon angefangen mit lustig wird's natürlich. Jetzt bin ich hellhörig geworden. Ja, genau. Ach, lustig wird's. Lustig wird's natürlich dann, wenn diese Sachen dann, sag ich mal, kollidieren, wenn die Anywheres mit den Somewheres so ein bisschen sich betteln. So geschehen zum Beispiel in, jetzt habe ich den Namen von dem Ort vergessen, Willensburg, irgendwie sowas. Ist an sich eigentlich ein stinknormales Dorf irgendwo in der Pampa in Deutschland gewesen. Die haben jetzt aber 7000 neue Einwohner dazu bekommen innerhalb der letzten 5 Jahre. Und das sind alles tendenziell eher reichere, vermeintlich liberale, progressive Leute. Und die Lebensweise von denen, die kollidiert so ein bisschen, der Anywheres kollidiert so ein bisschen mit denen der Somewheres, die sich ein bisschen eingeschüchtert fühlen. Ja. Und darum ging es eigentlich in der Doku. Kann ich jedem empfehlen. Gibt es bei YouTube oder in der ARD Mediathek for free. Heimatland von DocuPy. Ging es da dann bei Heimat wirklich auch dann nur um Orte? Oder ist es jetzt bei den Every Anywheres ist das dann so, dass auch, also was ist denn da dann der Heimatbegriff? Sind das dann auch Orte und einfach verschiedene und das ändert sich so? Ja, also oder sind das auch vielleicht wirklich Menschen? Weil, es können Orte sein, aber die sind, wie du es auch schon gesagt hast, die müssen da nicht ihr ganzes Leben bleiben. Also die können nach 2 Jahren sagen, okay, das hat mir jetzt hier gefallen, jetzt zieht es mich aber woanders hin und da kann ich genauso gut, also die Prämisse ist, die können überall glücklich werden, wo sie quasi sind, wo sie ihre Sachen haben, die sie persönlich glücklich machen. Das könnte zum Beispiel Familie sein, das kann aber genauso gut auch ein Job sein, der die total, sag ich mal, erfüllt oder glücklich macht. Und das geht halt quasi überall, die Anywheres. Und Somewheres, die brauchen halt ihren soziologischen, ihr gesellschaftliches, soziologisches Umfeld, wo sie groß geworden sind, wo sie die Leute quasi kennen und so. Ist das gut ausgedrückt oder gut unterschieden? Ja, doch, ich glaube, ich habe es verstanden. Danke für diesen Dokumentationstipp. Den werde ich tatsächlich beherzlichen für das Wort. Auf jeden Fall, die BTF gefällt mir sehr. Wenn die da irgendwas drehen, dann ist das mit Sicherheit gut. Nicht nur gut gefilmt, sondern auch gut recherchiert meistens. Die haben doch auch hier, wie heißt das? Hatten die das auch gemacht mit der Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland? Das habe ich mir heute auch nochmal eingezogen. Oder sowas. Ja, genau, Ungerechtland oder Ungleichland. Ungleichland, genau. War das auch von der BTF? Ja. Das sah so aus. Ja, ah, okay. Genau. Okay, cool. Und das ist das Ding. Und das Heimatland ist ungefähr genauso im gleichen Stil auch. Abgefilmt, ja, gedreht und recherchiert. Ja, sehr gut, sehr gut. Das gefällt mir. Nun, Thorsten, bist du noch da? Ich bin hier und ich bin zu allem bereit. Du bist ready? Okay. Oh yes. Gut. Ist euch eigentlich bewusst, was für ein scheißverfickter Monat Februar ist? Ganz ehrlich, ohne Scheiß, was soll die Kacke? Wir haben 12 Monate im Jahr. Alle sind cool, alle sind vollkommen normal. Und dann haben wir einen so einen behinderten Spasti namens Februar, wo wir einfach, guck mal, du denkst am Monatsanfang, denkst du, geil, 31 Tage so, schön arbeiten, hasseln so, ne? Und dann bin ich irgendwie am Ende des Monats weiter im Leben. Und dann bist du irgendwie am 25. oder sowas. 25.02. und dann merkst du auf einmal, fuck, 3 Tage von den 31 Tagen des Februars fallen einfach weg. Oder 2, ich weiß nicht, kann nicht rechnen. Aber das hat mich richtig schockiert. Wir haben jetzt nämlich heute, wo wir gerade aufnehmen, haben wir Donnerstag, den 28.02. So, und normalerweise denke ich, okay, 28.02., das heißt, jetzt kommt noch der 29., dann kommt der 30., kommt der 31. Habe ich schon komplett verplant, so, wollte schon noch was machen mit meiner Familie, wollte ein bisschen weiter an Dingen schreiben, aber nein, einfach puff, alles weg. Meine komplette Familienplanung dahin. Okay, also ist es jetzt. Okay, also ist es jetzt so eine Monk-Sache bei dir, dass du quasi das nicht magst, dass es von 28 auf 1 wieder zurückgeht, dass du quasi jeden Monat 30 mindestens brauchst, damit du einfach nur quasi runterkommst? Ich weiß nicht, weißt du, das Ding ist, und ich habe da auch schon in der Redaktion ein bisschen drüber gestritten, aber ich würde das jetzt gerne auch nochmal mit dir machen. Und zwar, wenn man sich schon drauf einstellt, okay, wir haben 31 Tage, so, und dann merkst du auf einmal, fuck, nein, es ist einfach nicht so. Das ist einfach, als würden dir 3 Tage im Leben einfach geklaut werden. Weil du hast dir schon verplant, du hast ja schon gedacht, okay, ich habe 3 Tage länger im Leben, oder ich habe so und so viele Tage im Leben, ne? Und dann werden dir die einfach genommen. Weil man rechnet ja nicht in, also man rechnet ja schon irgendwie in Tage pro Monat so auch. Weißt du? Ja, aber das verändert doch nichts an den Tagen des Jahres. Das Jahr hat aber 365 beziehungsweise 366 im Schaltjahr. Genau, aber du denkst ja nicht, okay, bis zum Ende des Jahres habe ich noch 365 Tage, so, sondern du denkst, okay, bis zum Ende des Jahres habe ich noch 12 Monate und diese 12 Monate sind 31 Tage lang. So rechnet man ja ungefähr. So. Oder 30. Ja, oder 30, ja, mein Gott, okay. Die coolen sind 31 Tage lang, die weniger coolen sind 30. So, und dann gibt es halt noch so einen behinderten Penner wie Februar, der einfach nur 28 Tage hat. Und das finde ich ein bisschen tatsächlich blöd, wenn man sich da schon Sachen vorgenommen hat, die man machen wollte. Und dann fallen einfach die Tage weg. Okay, also ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt gegen argumentieren soll. Soll ich jetzt dagegen argumentieren, dass der Februar von den Zahlen her kürzer ist, weil das wirklich dann so eine Ordnungssache ist? Weil du denkst, scheiße, der 30.02. ist verplant, aber genauso gut bleibt der 30.02. in Anführungsstrichen ja erhalten, weil es dann einfach dann der 2.3. wird? Oder ja, aber so? Was ist, wenn du am, guck mal, stell dir vor, du hast am 28.02. was geplant, so am 29.02., am 30.02., am 31.02. und am 1.02. und am 1.3. und am 2.3. So, dann fallen aber der 30., der 31. und der 29. fällt weg und verschiebt sich auf den 1.3., wo aber auch schon was geplant ist, und dann bist du einfach komplett verwirrt und kriegst gar nichts mehr gebacken. Okay, also jetzt nochmal. Es überlappt sich alles. Es überlappt sich alles, es ist ja schön und gut, aber die Tage, die fallen ja nicht weg. Also du hast ja trotzdem, nur weil es heute ist, heute ist Donnerstag. Ja. Und morgen wird Freitag sein und danach wird immer noch Samstag sein. Hoffentlich. Aber was für ein Datum, das ist doch scheißegal. Nicht unbedingt, wenn du schon damit gerechnet hast, okay, ich habe noch so und so viele Tage bis Monatsende. Wenn du dir zum Beispiel ein Ziel genommen hast, okay, bis Monatsende möchte ich das und das erreicht haben, und dann fallen einfach 3 Tage auf einmal weg, weil du komplett verpeilt bist und Februar dir ein Bein stellt, dann ist das schon, ach ein Schlag in die Fresse. Jonas, ah, guter Witz, Jonas. Ach, du wolltest einfach nur darauf hinweisen, wie doof das Abitur in Bremen ist. ich habe letztens die Mutter meiner Ex getroffen. Du hattest mal eine Freundin? Ey, es ist sogar, ja, was heißt, ich hatte mal. Also, ich bin immer noch sehr glücklich vergeben. Mit der Mutter deiner Ex? Mit der Mutter meiner Ex. Nein, ich bin natürlich immer noch mit Tanja glücklich vergeben, das weißt du doch. Geil. So, das ist meine Freundin, ne, meine derzeitige. Und vor Tanja, da gab es mal Maxima, genau, Maxima. Mit der war ich sogar ziemlich lang vorbei. Ich muss jetzt bei zugeben. Heißt sie wirklich ja Maxima oder ist es gerade ein Bullshit-Name? Es klingt wie ein Bullshit-Name. Nein, sie heißt natürlich Maxima, ist doch klar. Maxima. Also, ne? Meine Maxima. Ja, nein, auf jeden Fall. Genau, mit der war ich auch maximal 5,5 Jahre zusammen sogar schon. Also gar nicht mal so kurz. Ist dann auseinandergedriftet, aus jeglichen Gründen, habe ich glaube ich sogar auch schon mal hier im Podcast angeschnitten. Long story short, wir mögen uns einfach nicht mehr. Und danach. Long story short, ich hasse sie. nein, das hast du gesagt. Und nee, aber nein, hassen tue ich sie auch nicht, wirklich nicht. Ja. Wir haben uns einfach auseinandergelebt, hat nicht mehr so richtig gepasst. Und dann war ich ja auch noch in Amerika und so und hat alles nicht so richtig hingehauen. Naja, auf jeden Fall. So wie ich das rüberbekommen habe, hat sie ihrer Mutter erzählt, dass ich nicht so der Tollste gewesen wäre, anscheinend. Und deswegen hat die Mutter so ein bisschen Hass auf mich, unterschwellig. Und das wusste ich vorher, bevor ich der Mutter begegnet bin, schon. Und man muss dabei wissen, die Redaktion, wo ich arbeite, mein Praktika mache im Moment, das ist so ein größerer Gebäudekomplex. Da sind quasi oben, also oben im zweiten und dritten Stöcken des Gebäudekomplexes, da sind dann Büros oder halt auch, wie gesagt, dann die Redaktion. Und unten, da ist so eine kleine Mall aufgebaut. Da gibt es dann ein Aldi, passenderweise sogar auch einen Karnevalskostümshop, ja. Ein Taco. Und ich nehme an, all diese Informationen sind relevant, um die Story zu verstehen. Also führe bitte fort. Ja, genau, richtig. Ich bin einfach ein guter Geschichtenerzähler. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann Pause in Reaktion, bin dann draußen so ein bisschen rumgelaufen. Ja. Dann habe ich von der Ferne schon entdeckt, so, oh, die sieht ja so ein bisschen ähnlich aus wie die Mutter von Maxima. Und genau in dem Moment sind mir dann so diese ganzen Gedanken durch den Kopf geschossen, so, scheiße, was hat Maxima ihrer Mutter erzählt? Und war das nicht sogar, dass sie dann richtig über mich hergezogen ist und dass sie jetzt nicht voll den Hass hat? Und ja, in der Familie von Maxima, da ist auch so ein bisschen südländisches Blut da. Und deswegen ist das alles so ein bisschen, wenn gestritten wird, dann ist es ein bisschen lauter. Okay, Rassentheorie, und, okay. Ja, genau, so ist es. Ja, völlig Rassentheorie. Mhm. Kann man machen. Kann man mal machen. Auf jeden Fall hatte ich dann voll die Panikattacke und wusste nicht so recht, wie ich mich verhalten sollte. Weil das war dann auch so ein schmaler Gang, wo man, entweder dreht man ganz awkward um und also mitten einfach auf 180 Grad und dann in die andere Richtung. Oder man geht halt, so wie ich es dann gemacht habe, einfach mit dem grimmigsten Blick und Kopf nach unten gezogen und Mütze auf, einfach dann an der Frau vorbei und hofft, dass man nicht auf der Stelle vom Blitz erschlagen wird. Und es hat dann zum Glück eigentlich dann alles geklappt. Nur im Endeffekt habe ich mir dann gedacht, ey, wie dumm bist du eigentlich, dass du nicht einfach stumpf einfach Hallo gesagt hast. So. Also das denke ich mir jetzt dann quasi so im Nachhinein. Ich weiß nicht, hattest du schon mal irgendwelche Awkward-Situationen, wo du Leuten so aus dem Weg gegangen bist und dir nachher gedacht hattest, so ey, warum mache ich mir so viele Gedanken um den ganzen Scheiß? Leute aus dem Weg gehen, ja, klar, andauernd. Nicht nur Leuten, auch Problemen, eigentlich alles Mögliche. Was mich wirklich interessieren würde, ist, was glaubst du denn, was die Mutter von dir denkt? Ja gut, also wie gesagt, ich hatte halt jetzt, also ich habe nach der Trennung von ihrer Tochter ja natürlich jetzt keinen Kontakt mehr dann zu ihr gehabt und mich dann nur noch einmal mit der Tochter halt getroffen und die meinte dann halt so, dass die Mutter nicht ganz so begeistert von mir wäre. Und deswegen glaube ich, dass sie dann ein ziemlich negatives Bild von mir irgendwie hat. Vor allem, was mich dann so ein bisschen kränkt ist, oder was heißt kränkt, was mich dann so ein bisschen überrascht, also weil die Maxima muss ja richtig krass über mich hergezogen sein, weil normalerweise bin ich nämlich eigentlich voll der Schwiegersohn, also der, ja, wie man sich einen Schwiegersohn vorstellt, halt so ein richtiges Schwiegersöhnchen. Ja, also vom Gesicht auf jeden Traum. Fall. Ja, da kann man auf jeden Fall richtig geil, also, ne? Verstehe ich nicht. Ja, und ja. das Ja, doch. Hm? Und deswegen war ich dann halt so ein bisschen verwirrt, warum ich dann quasi so in Missgunst gefallen bin. Und dann wollte ich halt den ganzen aus dem Weg gehen. War natürlich irgendwie voll lächerlich und ja, egal. Du machst dir viel zu viele Gedanken. Es ist doch auch einfach komplett egal, was da andere Leute von dir denken oder nicht. Also gerade so Leute, genau, die du auch nur peripher kennst, das ist doch kompletter Schwachsinn, dann sich darüber Gedanken zu machen. Also ich kann es nachvollziehen. So würde ich vielleicht auch machen, so, oder das machen halt auf jeden Fall auch viele Menschen, Gedanken darüber, was andere denn von ihnen denken, aber eigentlich ist es ja Schwachsinn, kann ja eigentlich komplett egal sein. Ja, und genau das denke ich halt so im Nachhinein halt, also genau das Gleiche, das ist halt so, hey, warum hast du nicht einfach Hallo gesagt, das ist doch scheißegal, und wenn sie dann dir blöd ankommt, dann hat, also, pff, was soll ich machen? Es kann mich halt nicht jeder mögen, also es mögen mich schon extrem viele Leute, was ich auch täglich mitbekomme, an diesen sehr freundlichen Grinsen und Lächeln, die ich halt hinterhergeschmissen bekomme, aber man kann halt nicht jedem gefallen. Das stimmt, ja. Ich muss ja hier für den MDR gerade auch öfters draußen Töne holen, so. Und dann sprichst du ja auch die ganze Zeit immer Leute an und viele sagen halt einfach, nö, verpiss dich. So, aber in netter natürlich. Aber das ist natürlich auch was, wo man dann, weiß nicht, lernt man auch was dazu, wenn man einfach die ganze Zeit. Die SDP war bei uns, bei MDR Sputnik, und dann sollte ich nach draußen gehen und Leute fragen, ey, könnt ihr mal ein paar Mitglieder nennen von SDP, in der Hoffnung, dass sie SPD-Mitglieder aufzählen, so irgendwie Martin Schulz oder irgendwie sowas, ne? Und da habe ich habe 100 Leute angesprochen, bis ich da genug. Wir haben 100 Leute gefragt. Ja, ist wirklich, man hätte das wirklich draus machen können. Also es waren wirklich 100 Leute, weil ich musste vorher immer schon das Mikrofon auf Aufnahme drücken, damit ich dann auch direkt loslegen kann. So, und deswegen konnte ich am Ende auch, wusste ich dann die genaue Zahl, wie viele Leute ich denn angesprochen habe. Und es waren tatsächlich 100 Leute. Das war schon echt viel. Und am Ende waren trotzdem richtig wenige Leute nur dabei, die man irgendwie, also richtig wenig O-Töne, die man nutzen konnte für den kleinen Scherzbeitrag. Also hast du das auch schon so gemerkt, dass dann das Mikrofon, mit dem du rumrennst, also wenn du dann O-Töne einfängst, ich mach das ja auch ab und zu mal, dass es dann wie so ein Haufen Scheiße ist, den du mit dir rumträgst, dass die Leute von dir weg wollen? Die sehen dann so das Mikrofon und denken schon so, ach, oh, holy shit, ja. Ich muss hier schnell weg. Genau, und alle Leute gucken auf einmal irgendwie, kriegen die alle WhatsApp-Nachrichten, die sie ganz schnell beantworten müssen. das ist auch sehr, sehr komisch, ja. Wobei die ganzen Obdachlosen, die haben immer Bock. Aber das ist irgendwie, ich will halt nicht die ganze Zeit bei MDR Sputnik nur die Meinung von Obdachlosen laufen lassen, weißt du? Obwohl die ja schon ein ziemlich zentraler Punkt in deinem Leben sind. Das stimmt natürlich. Aber man muss ja immer aus der Sputniker-Perspektive denken. So, das wird uns immer wieder gesagt. Kennst du das auch, wenn du dann, sag ich mal so, jüngere Frauen ansprichst und die dann immer sagen so, nee, und dann weggehen und sich dann richtig so kaputt lachen, so, und sich dann mit ihrer Freundin dann so total zusammenschränken? Noch nicht so oft passiert, aber ja, letztens ist es auch passiert. Aber waren es keine Frauen, da waren es irgendwie, ja, so eine gemischte Gruppe von Mädels und Typen, die dann danach so gelacht haben, das verstehe ich auch nicht. Ich habe mal eine angesprochen, die hat einfach nur so ganz arrogant so, also ich habe halt gefragt, sorry, hast du ganz kurz eine Sekunde, kann ich ganz kurz stören? Und sie meint so, nein? So, als wäre das irgendwie sowas, als wäre sie so irgendwie so ein Promi, den ich gerade angesprochen hätte und es wäre selbstverständlich, dass ich sie natürlich jetzt nicht stören kann, weil sie ist auf dem Weg. Tja, Jokes on you, sie ist die weltbeste Skatspielerin. Ja. Wow, selbst die weltbeste Skatspielerin ist kein Promi. Also so viel kann man sagen. Ach ja. Nee, aber ich finde das auf jeden Fall sehr faszinierend, wenn man so rumläuft und einfach so ein Schild um sich herum hat und alle Leute einfach nur weggehen. Und dann gibt's halt so ganz viele Leute, wo du halt, wenn du sie anguckst oder du siehst, wenn du siehst, wie die laufen, dass du schon direkt weißt, okay, der oder die hat mega Bock, was zu sagen. Oder du kannst auch direkt so aussortieren menschlich. So, nee, der sagt eh nichts, der ist zu schüchtern, die ist zu schüchtern, die hat keinen Bock darauf. Das stimmt. Das mache ich auch, aber man darf das nicht übertreiben. Also manchmal ist es auch so, okay, dann spreche ich irgendwen an, wo ich denke, die sieht irgendwie ein bisschen assi aus, so, die hat bestimmt keine gute Meinung. Aber dann erzählt die trotzdem ganz viel. So, und hat auch eine gute Meinung. Ich muss zugeben, ich gehe da auch immer sehr unvoreingenommen, also sogar wirklich unvoreingenommen rein. Ich spreche einfach stumpf immer jeden an, scheißegal, wer das ist, weil ich einfach wieder schnell nach Hause gehen will. Also, weil die Umfrage an sich zu machen, finde ich halt mega, also manchmal mega scheiße. Gerade wenn du halt, also ich weiß nicht, was du dann für Fragen hast, das mit dem SPD, SDP ist ja schon, also ziemlich lustig, aber wenn zum Beispiel heute ein Kollege von mir, der musste raus und fragen, was die Leute denn für Karnevalskostüme anhaben. Huiuiui. Ich musste heute tatsächlich auch wieder raus und ich musste fragen, was denn Leute davon halten, wenn man es verbieten würde, in der Öffentlichkeit zu trinken. Dass man das nicht mehr darf. Weil das ist jetzt in Malle. Ja gar nicht, was sie uns alles vorschreiben ja, genau. Wollen. Das ist alles wird verboten. In Malle ist das jetzt nämlich so. Da darfst du nicht mehr in der Öffentlichkeit trinken. Das ist aber schon ein bisschen länger so. Also an den Stränden war es zumindest schon länger so. Ich weiß auch nicht ganz genau, ich habe mich jetzt nicht eingelesen. Ich wurde nur kurz gebrieft so. Ne? Aber das war so der Aufhänger. Da hatte ich dann Leute gefragt. Aber da hatten heute auch echt kommen Leute Bock drauf. Aber lassen wir zum anderen Thema rübergehen, sonst machen wir hier die ganze Zeit so Insider-Talk. Ich weiß nicht, ob man da so draußen gut relaten kann, wie wir coolen, hübschen, jungen, freshen Menschen sagen. Blindenschrift. Ja, stopp. Worüber reden wir gleich? Weil dann können wir nämlich einmal, ich merke schon, der Producer sitzt mir schon im Ohr, wir müssen in die Werbung schalten. Ja, das ist ein gutes Stichwort und Blindenschrift, also auch wenn ihr blind seid, die Werbung, die könnt ihr euch halt anhören. Wir kommen gleich wieder. Tschüss. Und ich sage Ihnen, Heimat hat keinen Preis, sondern Heimat hat einen unschätzbaren Wert. Wir als AfD-Fraktion im Thüringer Landtag wenden uns gegen kulturelle Nivellierung. Wir wenden uns gegen Entsouveränisierung und wir wenden uns mit aller Entschiedenheit gegen Multikulturalisierung. Wir wollen die Heimaten der Menschheit erhalten. Und wir wollen selbstverständlich auch, dass von Deutschland und Thüringen in 100 Jahren mehr bleibt als nur ein Name. Ach ja, AfD-Politiker und wie sie über Heimat reden. Das ist ja wunderschön. Du hattest vorhin angefangen mit irgendwas mit Blindenschrift. Kacke oder so. Blindenkacke, was? Ja. Blindenschrift, genau. Mir ist nämlich, ich war letztens im Kino. Oh, stimmt, da könnte ich auch noch ganz kurz was zu sagen. Nämlich A Star is Born habe ich geguckt. Ich würde jetzt mal ganz kurz was spoilern. Ja, ich werde mir den Film wahrscheinlich eh nicht an. Okay, der ist aber gut. Also der ist gut geplottet. Der ist wirklich gut. Für alle anderen, ich mach's kurz, hört einfach 10 Sekunden mal oder es gibt einfach eine Minute so und dann seid wieder am Start, aber ich spoiler jetzt mal eben etwas. Achtung, es geht los. Und zwar am Ende des Films hängt sich Bradley Cooper. Oder nee, gar nicht ganz am Ende, aber so das letzte Drittel, er hängt sich und das ist super traurig und das war super dumm, weil ich einfach angefangen habe zu lachen in dem Moment, weil alle anderen haben geweint und ich musste lachen, weil das war irgendwie so ein harter Schnitt zwischen Lady Gaga ist am Singen so und dann war so harter Schnitt, zack, man sieht nur Bradley Cooper tot in der Garage rumpummelt. Also so mega absurd. Ja, das war einfach super dumm, dass ich da lachen musste. Aber die restlichen, so und jetzt ist Spoiler Ende, aber die restlichen, die anderen Leute im Kino, das Kino war übrigens super klein, so ein kleines Arthouse-Kino irgendwie, wenn man es jetzt irgendwie so beschreiben möchte, aber lief halt, wie gesagt, Star is Born, also auch Blockbuster, mehr oder weniger. Aber die Leute haben da über jeden Scheiß gelacht, was mich halt ein bisschen irritiert hat oder auch teilweise ein bisschen genervt, also wenn die irgendwie über wirklich jeden Scheiß lachen. So, und dann, wenn ich mal irgendwas lustig fast finde, wie so eine dann, Sitcom. Ja, das ist, ja, die wäre ein gutes Publikum gewesen. Vielleicht auch für, ich wollte gerade sagen, vielleicht auch für mein Stand-up, aber nee, ich glaube. Hast du auch irgendwie mit den Oscars oder so was mitbekommen? Oder doch nicht so richtig? Nee, ich wollte auch deswegen eigentlich Star is Born früher gucken, noch vor den Oscars. Er hat ja jetzt, doch, er hat ja gewonnen, Lady Gaga hat ja gewonnen für bestes Musikstück, glaube ich, im Film. Da hat sie ja den Oscar gewonnen, aber sonst weiß ich gar nicht. Aber zurück zur Blindenschrift, nämlich, ich bin dann da auf die Toilette gegangen und das war erstmal so eine Toilette für... Stopp, wir befinden uns immer noch im Kino, wir befinden uns immer noch im Kino, genau. Alles klar. Das war eine Toilette für Frauen und Männer zusammen, was schon mal eigentlich ganz... Unisex? Ja, genau. Weiß nicht, sieht man, also eigentlich überhaupt nichts... eigentlich selbstverständlich oder sowas, ne? Aber sieht man halt auch irgendwie nicht so oft. Auf jeden Fall war da an diesem, an dem Klozeichen, wo halt männlich und weiblich und noch divers, glaube ich, auch dran stand, war das halt mit Blindenschrift, so stand da noch drunter. Und ich habe mich gefragt, wie generell blinde Leute überhaupt die Blindenschrift finden, weil das ist ja nicht, also... Ich habe keine Ahnung, die können doch nicht alles abtasten, die gesamten Wände, bis sie mal irgendwann so eine Blindenschrift finden und dann irgendwie einen Aha-Moment haben. So, und dann wissen, wo die Toiletten sind. Also das kann doch irgendwie nicht funktionieren. Ich verstehe es nicht. Sondern wenn du irgendwie jemand anders noch dabei hast als Begleitperson, die dir dann sagt, ah, hier steht irgendwas, so, fass da mal hin, um das zu lesen, dann kann der ja auch gleich sagen, was da steht. Also, ich verstehe das einfach nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie so eine genormte Sache ist. Also dass du quasi irgendwie, dass es eine Vorschrift gibt, wo dann jede Toilette, sag ich mal, wenn du reingehst, direkt rechts irgendwie solche Symbole haben sollte. Oder aber das ist es ja nicht. Draufsteht. Also das würde uns doch auffallen. Also das ist ja un. Das sieht man hast doch, dass die Schilder überall anders irgendwo hängen. Manchmal hängt da auch gar nichts irgendwie. Dann sind das irgendwelche lustigen, abstrusen Bilder, die das irgendwie symbolisieren, dass es eine Männchen für Männer ist, für das andere für Frauen. Das ist jetzt nichts genormt oder sowas. Warst du schon mal irgendwo in einem Restaurant, wo dann quasi nie ganz fett H oder D für Damen oder Herren steht oder einfach nur die Symbole, sondern irgendwelche lustigen Gag-Sachen, so Büble und Weible? Und du das überhaupt nicht lesen kannst und erstmal ganz vorsichtig immer reingucken musst in die Toilette, für wen das jetzt dann ist, weil du einfach keine Ahnung hast, ob das jetzt für dich ist oder für jemand anderen. Stimmt. Wobei ich auch mal, also wenn das so Einzelklos sind, also wo dann wirklich nur eine Toilette da drauf ist, dann gehe ich auch in die Frauentoilette. Also da gebe ich zero fucks. Ach so, ja, nee, ich meine jetzt generell mit Toiletten, also wenn das so kryptonisiert ja, irgendwie. Ja, das ist ganz, ganz komisch. Das ist auch, es sind Leute mit einer gescheiterten Comedy-Karriere, die da versuchen, sich auszuleben. Fast forward in 5 Jahren. Jona, hey, was machst du denn so? Ja, ein Restaurant eröffnet. Ja. Ja, aber jetzt nochmal, um zu den Blinden zurückzukommen. Ich bin da generell extrem fasziniert von, begeistert, wie auch immer, wie die sich quasi in den Städten zurechtfinden. Also dass natürlich unten immer, sag ich mal, viele kennen das an den Bushaltestellen, dass da dann diese genoppten Pflaster sind oder gestreifte Pflaster, wo dann sich blinde Personen dran orientieren können oder auch ja wirklich dann dran orientieren. Ich habe jetzt, was habe ich denn hier wegen Oscars? In der Oscar-Nacht selber, da habe ich sogar noch einen Oscar-Film gesehen, der aber von, glaube ich, 10 oder 15 Jahre schon her ist, alt ist. Und zwar über den amerikanischen oder afroamerikanischen Blues- und Jazzsänger Ray Charles, der auch blind ist. Und In dem Film geht es auch sehr stark darum, wie sich dann quasi Ray Charles, gespielt von James Fox, unglaublich guter Film, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt bitte gerne nachholen. Wie er dann quasi erblindet, also als kleines Kind verliert er quasi, hat er eine Krankheit und er verliert quasi sein Augenlicht und wie er dann quasi Stück für Stück die Welt wieder neu entdeckt, ohne sie eigentlich zu sehen, indem er abtastet und auch ganz viel sein Gehör benutzt. Und der Film hat eigentlich das sehr schön bildlich dargestellt, dass die Leute eigentlich nicht blind sind, sondern dass sie einfach nur einen Sinn verloren haben. Einen Sinn, ja. An den ganzen Bahnsteigen, ne? Da sind ja immer so weiß geriffelte Dinger so auf dem Boden. Genau. Ist das für ich dachte immer, das wäre so eine Absperrung, so ey, bis hierhin und bitte nicht weiter, weil dann könnte sich sonst der Zug irgendwie mitreißen oder der Luftstrom vom Zug, den kann ich da irgendwie reinrotieren lassen. So, da, ich dachte immer, dafür wäre das da. Aber jetzt stimmt, Blinde, also, oder? Aber dann gehen sie aber auch also direkt auf dieser Linie dann entlang. Das ist ja auch nicht ungefährlich. Also du musst mal drauf achten, das ist eigentlich ganz spannend. Die Sachen, die sind nicht immer farbig, sondern, also wenn es farbig ist, dann heißt es meistens an den Bahnsteigen, ist das halt für, sag ich mal in Anführungsstrichen, normale Menschen, die halt sehen können. Da wissen sie alles klar, näher dürfen sie nicht rangehen. Aber irgendwann an den Bushaltestellen verstärkt ist es dann quasi so, dass du dann auch so ein quasi T da dran hast, wo das T dann quasi Richtung Straße zeigt. Und das ist dann Orientierungslinie für die Busfahrer, dass sie nämlich genau da halten, ja, weil nämlich das Geriffelte und das Gepunktete übergeht, ja, und dann die Blinden genau wissen, ah, okay, hier wird Zeit, hier hält der Bus höchstwahrscheinlich und da warte ich dann. Das ist richtig. Da muss ich dann rein. Das habe ich auch gehört. So, und seitdem teste ich das und stelle mich da immer hin und es hat noch nie funktioniert. Noch nicht einmal hat der Bus mit der Tür wirklich da gehalten, wo die Blinden dann einsteigen würden. Das heißt, jedes Mal, wenn ich wirklich blind wäre, wäre ich einfach jedes Mal gegen diese Buswand einfach nur gelaufen. Ja gut, aber die haben ja dann ihre Stäbe, wo sie dann ja auch gucken, wo die Öffnung vom Bus ist. Und die hören ja auch, ob der jetzt, wenn die Bustür sich ein bisschen weiter rechts oder links öffnet. Ja, aber trotzdem, also wenn die Busfahrer da schon so eine Anweisung haben, dann sollen sie sich auch mal daran halten. und sich nicht die ganze Zeit nur gegenseitig grüßen. Ist natürlich gefährliches Halbwissen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie denn die Orientierung ist. Vielleicht. Das stimmt. Aber ich, also auf jeden Fall, ich möchte auf jeden Fall mit keinem tauschen, der blind ist. Das steht auf jeden Fall fest. Sonst kann ich mich ja gar nicht mehr im Spiegel angucken. Ich hab, so hübsch, wie ich bin. Wenn wir jetzt hier schon bei Menschen mit einer Behinderung sind, ich habe für ein MDR sollte ich ein Skript schreiben, also für MDR Sputnik. Die wollten da so ein lustiges, sketchartiges Facebook-Video machen zum Thema Instagram und wie fake da alles ist. So, ne? Und da hatte ich erstmal so ein paar Skriptideen geschrieben und so, da wurde aber vieles wieder von verworfen, weil der CVD das alles irgendwie nicht so gut fand. Naja, da wurde es alles ein bisschen. Ich finde es auch schon, bevor du jetzt weitermachst, ich find's geil, wie das an einer Person einfach scheitert. Ja. Also, dass die eine Person mit diesem einen Geschmack sagt, so, nee, ist kacke. Ja. Vorausgesetzt, die Person hat halt vielleicht eventuell sogar gar keine Ahnung von der Sache. Das kann natürlich sein. Sei mal so hingestellt. Warte nochmal ab, weil gleich kommt es nicht nur auf rein komödiantischen Geschmack, sondern auch auf komödiantische Toleranz an. Und zwar hatte ich, es ging um so, ich weiß nicht, ob du das kennst, zum Beispiel diesen, genau, das war auch tatsächlich das Beispiel mit dem Hotdog Legs. Kennst du das? Dass man Hotdogs, also. Es gibt ja diese Instagram-Fotos, wo du einfach nur deine Beine fotografierst und das sieht dann halt einfach aus wie so Hotdogs irgendwie. Hm, ja, ja. So, und dann gibt es halt Leute, die parodieren das, indem sie dann einfach Hotdogs fotografieren so und dann geht die Kamera irgendwie raus und dann sind das halt keine Beine, sondern einfach nur wirklich Hotdogs. So, das ist im Prinzip so ein Internet-Gag und genau, sowas, davon halt mehrere und die haben wir dann halt im Prinzip jetzt am Ende einfach übernommen. Ohne noch großartigen Mehrwert da rein zu schaffen, was eigentlich meine Script-Ideen dann vorher noch waren, weil ich habe noch richtige Punchlines dazu geschrieben, die wurden aber halt alle abgelehnt und am Ende wurde es nur auf diese Gags reduziert, die es schon so im Internet gibt. Okay, Aber naja, hat trotzdem Spaß gemacht, das zu produzieren und so, aber genau so. Und dann halt bei diesem Hotdog-Ding, da war eine Punchline von mir, okay, der Typ sitzt irgendwie am See, macht halt diese Fotos von den Hotdogs so und dann denkt man halt erst, okay, das sind Beine, dann zoomt die Kamera raus, ah nee, das sind nur Hotdogs und warum macht der Typ das Bild? Weil er im Rollstuhl sitzt, so. Das als Pointe, so. Echt, so lustig? Okay. Weiß nicht. Oh, stumpf, ja, aber stumpf ist Trumpf, das Naja, mich kann man mit sowas halt direkt holen. Also so schwarzer Humor und sich über Minderheiten lustig machen. Also direkt, ich bin dabei. Aber ich mach mich doch nicht über Das hat die CVD auch gesagt. Aber man macht sich doch in diesem Moment gar nicht über Minderheiten lustig. Also ich mach mich doch. Also das ist der Rollstuhl hier ist nur ein Vehikel, um da hinzukommen, wo man komödiantisch hin möchte. Aber ich mach mich ja nicht über den Rollstuhlfahrer lustig, sondern eben eigentlich über dieses, ey, Leute faken Fotos auf Instagram. Darüber mache ich mich ja eigentlich lustig. Und der Rollstuhlfahrer ist ja nur ein Mittel, um da hinzukommen. So. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das wird im Endeffekt wird es dann nicht so aufgegriffen. Also, echt nicht? Aber warum? Das wird, also es ist ja mal ganz wichtig, das ist ja auch in Diskussionen so, das haben Studien herausgefunden, kann sich vielleicht jeder merken, jetzt derjenige, der zuletzt etwas sagt, bei dem quasi der Zuhörer. Wenn ich als letztes in einer Diskussion etwas sage, meistens ist es dann in Talkshows so, dann bleibt meine Meinung am stärksten bei den Zuhörern quasi hängen. So. Und das ist so ein bisschen auch bei deinem Gag dann so, dass dann quasi nur der Rollstuhl hängen bleibt und nicht dann, dass die Leute fake sind. Das weiß ich nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, das weiß ich nicht so ganz. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob man das wirklich so jetzt darauf anwenden kann. Aber generell finde ich auch, dass ein Joke immer noch ein Joke ist und dass man einen Joke auch wie einen Joke behandeln sollte, immer. Mhm. Man kann Jokes natürlich kritisieren und sagen, dass sie schlecht sind, aber wenn es als Joke gemeint ist, dann behandelt es auch als Joke und nicht als Statement, so wie das sehr viele Leute machen. Ich kann es auch nicht verstehen, warum sich Leute dann immer angegriffen fühlen. Aber findest du den Joke Sachen, so krass also irgendwie, oder? Nein, ich finde das jetzt gut, wie du es erzählt hast. Ob das ist, es steht und fällt natürlich dann auch immer mit der Umsetzung. Ja, nee, aber ich meine jetzt von. Ich finde das Konzept. Vom Content her. Vom Konzept her, ich finde es geil, muss ich zugeben. Also, von wegen Hotdog-Legs und dann sitzt du halt im Rollstuhl. Aber es kann halt aber auch extrem traurig sein. Du kannst, also, wenn du halt so richtig traurige Musik da drunter machst, wenn du es dann abfilmst, Ja, aber das wäre auch einfach lustig, quasi ne? So ein Klick. Ja, das meinte eine. Dann kriegst du so 50 Likes. Ah, oh, cool. Ich habe das nämlich auch einer Redakteurin vorgestellt und sie meinte auch, sie findet es einfach nur traurig und nicht lustig. naja, auf jeden Fall, der ja, CVD ist, hat halt also gesagt, nee, das ist zu krass, das können wir nicht machen. So. Es steht, also ich sage mal, es steht und fällt mit der Umsetzung. Ich finde die Idee super, aber ein ganz heißes Eisen. Kannst du ja hier mal bei MDR Sputnik reingucken, bei Facebook wurde das Video hochgeladen, also so wie es jetzt am Ende dann wurde. Okay, war das denn quasi, ist das nur ein Sketch von diesen 20.000, die du bei anderen Leuten kopiert hast, oder also, ja, ist das so ein also das sind so, jetzt, so eine Compilation? Das sind jetzt, ja, das sind so drei Internet-Trends, die einfach nochmal neu abgefilmt worden sind, im Prinzip. Also, wie gesagt, kein Mehrwert. Insofern, ich bin da, fand ich da ein bisschen schade, weil ich hätte halt auch gerne wirklich noch gute Sachen reingeschrieben, aber er wollte halt, der CVD wollte das halt so ein bisschen ohne Dialog und sowas. War ja auch alles wahrscheinlich Entscheidungen, die irgendwie vielleicht Sinn ergeben haben, aus einer gewissen Denke heraus, aber für mich halt nicht so ganz. Ich habe jetzt gerade die Sputnik-Facebook-Seite mal aufgemacht und das erste, also ich weiß nicht, aber ich glaube, Radio-Facebook-Seiten, die sind alle gleich. Immer, es geht immer darum, mit den Bildern extrem viel Aufmerksamkeit auf ein Thema irgendwie zu ziehen. Und der letzte Post, der jetzt vor 31 Minuten hochgeladen wurde, ist dann quasi ein Zitat von einem eurer Moderatoren. Raimund heißt der Gute. Mhm. Und zwar steht da dann ganz cool mit Photoshop ein Typ, der eine Maß hält und wo die Maß dann quasi so durchgestrichen wurde, so ein Verbotszeichen. Und das Zitat von dem Moderator ist dann: Ich finde es krass, dass ich als Krimineller behandelt werde, wenn ich auf Mallorca mit einem Bier auf die Straße gehe. Und darunter einfach dann so: Ja, hier, regt euch mal alle schön auf. Ja, das ist ja genau das, was ich vorhin erzählt habe, oder nicht? Habe ich da nicht von drüber geredet? Ja, du hattest das mit dem, darüber hast du ja deine Umfrage gemacht. Genau, die O-Töne da geholt. Genau, ja. Wann wurde das der Quatsch denn hochgeladen? Oh, das weiß ich nicht. Von irgendwann dir? Letzte Woche oder sowas. Ah, okay, gut, alles klar. Ich habe, ich habe ja vor zwei Wochen oder sowas, letzte Woche, war ich auf der Dreamhack. Hatte ich ja hier auch schon ein bisschen drüber gequatscht und sowas. Und dann kam jetzt die neue CVD zu mir an. Das hat ein bisschen getauscht da bei uns. Gab es eine kleine CVD-Rotation. So, auf jeden Fall kam die zu mir an und meint, ich muss mir jetzt frei nehmen. Also ich muss mir wirklich frei nehmen. Ich habe sie gefragt, ey, kann ich nicht trotzdem kommen? kann ich nicht hier arbeiten? Einfach trotzdem, aber sie meint nein, wegen Sorgfaltspflicht oder sowas, oder dass sie halt auf uns aufpassen musste, auf die Praktis. Deswegen musste ich mir zwei Tage frei nehmen und habe mir zwei Tage freigenommen, einmal gestern und dann nochmal im April, denn da ging es um MDR Next und um das ganze Gepitche, dass du da ein Konzept pitchen kannst. So. Und da war ich gestern beim Workshop, wo wir das Ganze nochmal durchgegangen sind und im April ist halt wirklich dann der große Pitch-Day, wo du dann drei Minuten vor mehreren, weiß nicht, 50 Leuten oder sowas hatten die da irgendwie gesagt, stehst und drei Minuten lang da deine Idee pitchen sollst und dann setzt der MDR das vielleicht um. Also ich glaube, zwei Ideen werden umgesetzt von den ganzen, die da eingereicht werden. So, und da war ich bei diesem Pitch-Workshop. Und das war eigentlich ganz lustig. Also das war auch tatsächlich ein alter Dozent von mir hat das gemacht. Kennst du dann vielleicht auch? Der Johannes Schiller, der war an der Ostfalia und der hat das Also Schiller kenne ich, aber Johannes nicht. Ja. Der hat das gemacht. Das war ganz cool. Ich kann dir jetzt mal meine Idee pitchen, wenn du möchtest. Ich nicht nur mir, sondern halt auch Millionen von Leuten. Millionen von Zuschauern, ganz genau, und Zuhörern. Die große Instagram Late-Night-Show. Denn, was mich wirklich bei Instagram abfuckt, ist, es ist so ein Medium, was wirklich von vielen Leuten genutzt wird, um da sich Sachen anzugucken. Aber den einzigen Content, den es da gibt, ist halt so Selbstdarstellungsscheiße. So, also zum Großteil sind da halt Leute, die sich einfach nur selbst darstellen. Was ja auch in Ordnung ist, kann man ja ruhig machen. Aber wirklich richtigen Content, so wie jetzt bei YouTube oder so, YouTube ist ja komplett überflutet mit Content und auch mit gutem Content mittlerweile. Auch mit viel Scheiße, aber naja. Aber Instagram halt noch nicht. Und da dachte ich mir, ey, es muss auch mal auf Instagram irgendwie ein geiler Scheiß kommen, wie zum Beispiel so eine Late Night, weil ich es einfach super interessant finden würde, wie denn das Medium Instagram mit Stories und mit Live-Funktionen und so, wie das so eine verkürzte Late Night dann natürlich prägen würde. Okay, wie soll das denn, also soll das dann quasi einmal die Woche dann immer live gehen? Ja, oder, das ist die ganz, ganz große Frage. Ne? Das könnte man natürlich machen, dass man das wirklich über diese Live-Funktion macht. Man könnte auch vorher was irgendwie aufzeichnen und dann einfach nur bei Instagram TV oder sowas veröffentlichen. Ist aber, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Oder natürlich mit den Stories, ne? Weil du kannst ja immer, das wäre so Pseudo-Live, also du nimmst immer ein bisschen was auf und dann kannst du sagen, ey, so, jetzt machen wir mal eine Abstimmung, was soll als nächstes kommen oder irgendwie ein Spiel dann zusammen mit so einer Abstimmung oder mit einer Umfrage, die du ja alles machen, alle machen kannst bei Instagram. Mhm. Und dann geht's halt weiter so in den Stories, weißt du? So könnte man das auch machen. Das ist so leicht zeitversetzt dann ja immer ist, wie das bei diesen Stories halt so ist. Aber genau, Live-Funktion wäre auch eine Idee. Also, ich bin da sehr offen, ich muss mir da nochmal Gedanken zu machen. Also ich glaube, am ehesten müsstest du dir klar werden, wie du das technisch realisieren möchtest. Und welche Möglichkeiten es da überhaupt bei Instagram gibt. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, bei Facebook kann man ja zum Beispiel auch Facebook live gehen, zum Beispiel über eine stinknormale DSLR-Kamera. Also dass du da nicht dein Handy benutzt, sondern wenn du ja, halt das, eine bessere das lässt sich alles Kamera regeln. Halt hast. Das lässt sich alles regeln. Das kannst du ja alles im Prinzip zusammenführen und dann kannst du es auch alles auf einem iPhone dann, zusammenführen dann und dann ausspielen. Genau. So, weißt du, ne? Dann ein Problem, was ich jetzt zum Beispiel da sehe, ist halt das Format. Und damit meine ich das wirklich sprichwörtlich, dass es halt im Hochformat ist und nicht im Querformat. Na, ich weiß gar nicht, ob das so schlimm wäre. Ich glaube, das würde funktionieren. Aber genau, man müsste das natürlich bedenken. Das stimmt natürlich. Und ansonsten, also ich bin jetzt erstmal neugierig, aber ich bin auch sehr neugierig. Mir fehlt ja, ja du, also du musst auf jeden Fall noch so ein bisschen an deiner Idee arbeiten und die typischen W-Fragen ein bisschen genauer spezifizieren. Also, was bedeutet denn für dich Late Night? Ist es dann wirklich so eine Show mit Stand-up, kleiner, was weiß ich, Fun-Part und dann Gast und dann vorbei? Oder soll das vielleicht noch mal ein ganz anderes Konzept sein? Ja, genau, das sind wir halt einfach nur. Sind wir halt auch alles so durchgegangen. Wir haben das so richtig spielerisch aufgezogen. Wir hatten da so Karten, die wir dann auf so ein Blättchen legen sollten. Das waren halt so Trends irgendwie, dann Zielgruppen und noch irgendwie sowas. Und dann sollten wir mal gucken, wie diese Karten, wenn wir uns da welche von aussuchen, wie die Idee dann beeinflussen und sowas. Also was ich mir gerade jetzt, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber bei Netflix gibt es einen ganz geilen oder vom Konzept her finde ich das cool, einen coolen Film, der heißt Bandersnatch, irgendwie sowas. Ja. Ist auf jeden Fall von den Machern von Black Mirror. Und die Prämisse des Films ist es, dass du selber bestimmen kannst, wo es hingeht. Der war scheiße, Film. Also, der Film, der war richtig kacke. Ich fand ihn gut, aber ist in Ordnung. Jeder hat ja seine eigene Meinung, aber ich denke jetzt quasi, ob du vom Prinzip, das ja übernehmen kannst, wenn du quasi einen gewissen Geschichtsstrang oder Ablauf eines Spiels oder sowas vorgibst und schon planst und dann selber quasi, jetzt natürlich nicht live, aber ziemlich naheliegend, dann quasi mit dieser Abstimmfunktion dann fragst, ey, innerhalb der nächsten Stunde entscheidet sich jetzt das und das und das und das können wir entscheiden und dann geht es quasi diesen Geschichtsstrang runter oder diese Aufgabe. Genau, es müsste schon redaktionell vorbereitet sein natürlich, das ist richtig. Das könnte man auf jeden Fall so aufziehen. Ja, das wurde mir auch gesagt, dass ich mir einfach mal Gedanken darüber machen soll, wie denn so eine typische Folgeshow aussehen könnte, damit man das dann mal. Genau. Und sie muss halt auch reproduzierbar sein. Also sollte ja dann, so wie es sich anhört, nicht nur so ein One-Hit-Wonder sein, sondern vielleicht so 7, 8, 9 Folgen dann davon geben. Ja, oder auch mehr. Wie auch immer was man das nennt. Oder auch mehr. Oder Episoden, Ausgaben, so. Das ist richtig. Ja, genau. Also so viel eigentlich zu meiner Idee. Eigentlich wollte ich es nur kurz anschneiden, das Thema, weil ich es einfach interessant fand, da auch mit den ganzen anderen Leuten da vom MDR zu sitzen, da mit irgendeinem Chefredakteur oder so von MDR Klassik und so, der halt auch Ideen gepitcht hat. Aber ich finde es cool, dass es generell, sag ich mal, so ein Erfindertum oder Erfinder-Entrepreneurship-Gedanken dann quasi gibt, wo dann ein bisschen Platz gemacht wird für neue Ideen. So ein bisschen raus aus dem, ja, genau. bisherigen, ein bisschen mehr Platz für Neues. Gerade ist es noch MDR intern, es soll aber das nächste Mal geöffnet werden für alle Menschen dann, dass jeder was pitchen kann. Okay, genau. Auch nicht schlecht. Ja, das dachte ich mir nämlich auch. So, ich habe hier noch ein paar Knaller mir aufgeschrieben, die würde ich jetzt allerdings nicht mehr ansprechen. Die sind zu gut, deswegen möchte ich jetzt nur noch schlechte Sachen raushauen. Und zwar, okay, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Mir ist nämlich aufgefallen, wie ich richtig gut schlafen kann oder wie ich, naja, nicht richtig gut schlafen, sondern eher, wie ich es schaffe, besser aufzustehen. Nämlich, wenn ich mit dem Mindset in den Schlaf rein schlafe, dass ich jetzt nicht wirklich schlafen gehe, sondern einfach nur eine etwas längere Pause mache. Weißt du? Dann ist es so wie, okay, jetzt lege ich mich hin, so, wird kurz gedöst, so, und dann geht es gleich wieder weiter. So. Ich weiß nicht, wie das langfristig wäre, ob das einen komplett fertig macht und Burnout und so, aber irgendwie hilft es mir dabei, aufzustehen. Okay, also bisher, ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hattest du in deiner alten WG zwei Wecker, einen so ein Tageslichtwecker, der dann quasi so sukzessiv, wo dann das Licht immer wärmer wird, und einen so einen ganz oldschool-mäßigen, so ein Dring-Wecker, der dann irgendwo in der Wohnung steht, höllisch laut ist, sodass du quasi, wenn du deinen Tageslichtwecker dann hörst, dass du weißt, oh scheiße, ich muss aufstehen, denn sonst wird die WG gleich von meinem super, super nervigen, ätzenden Classic-Wecker. Genau, die Zwei-Wecker-Technik. Genau, die sogenannte Zwei-Wecker-Technik. Und jetzt sagst du, dass es quasi dir einfacher fällt, aufzustehen, also quasi in den Tag reinzugehen, wenn du dir denkst, dass es eigentlich nur so ein Powernap ist. Genau. Also der Schlaf. Wenn man sich denkt, das war eigentlich jetzt gerade eine Pause, so, jetzt muss es aber auch weitergehen, so dann. Jetzt ist aber auch wieder Arbeit angesagt und dann wieder raus aus dem Bett und schnell noch frisch gemacht und dann geht's los. Boah, das hört sich schon richtig nach Burnout an. Ja, das habe ich nämlich auch gerade gedacht, als ich angefangen habe zu erzählen. Das klingt einfach super ungesund. Das klingt einfach nach psychischer Krankheit. Ja, ich schlafe übrigens auch auf der Arbeit, das ist überhaupt kein Problem. Die Firma, die bezahlt mir auch die Überstunden nicht, aber hey. Ich habe wenigstens ganz viel Spaß bei der Arbeit. Ey, wenn die Arbeit Spaß macht, dann, es ist immer noch gefährlich, aber ich merke das schon, MDR Sputnik ist schon eigentlich ganz lustig. Ja, hört sich auch so an, dass es dir gut gefällt, aber ich weiß nicht, also ich, was ich mir jetzt frage bei deiner neuen Powernap-Technik, wie lange das gut geht, also nicht nur körperlich, sondern halt auch so vom Kopf her, weil irgendwann, das ist wie, als würde, also ich mache das zum Beispiel manchmal so, da hatte ich dann früher mir, als ich noch analoge Wecker hatte, einfach dann den Wecker auf 5 Minuten früher oder später gestellt, damit ich quasi, wenn ich auf die Uhr geguckt habe, so, oh scheiße, es ist schon 5 nach, ich muss jetzt direkt los, obwohl ich eigentlich noch 5 sichere Minuten auch ein guter habe. Trick, ja. Und irgendwo im Hinterkopf ist aber dann trotzdem irgendwann dieser Gedanke gewesen oder das Wissen, dass ich mich ja eigentlich selbst belüge. Also, dass ich selber ja den Wecker gestellt habe und genau dann genau weiß, okay, es ist nicht 5 nach, es ist 5:30. Und dass dann irgendwann dieser Gedanke, dass ich mich selber anlüge, dann immer kleiner geworden ist und der andere Gedanke dann immer dominanter wurde, dass, hey, du hast 5 Minuten, also das ist die Zeit, das ist eine Lüge. Das stimmt, ja, das ist so ein Anfängerfehler. Solche Konzepte hatte ich natürlich auch schon öfters, aber du kannst dich nicht, es ist schwierig, sich selbst auszutricksen, das stimmt. Aber man kann es sich wirklich selbst so einbläuen, als hätte man wirklich nur eine Pause, die man gerade macht. Und nicht wirklich jetzt so ein. Aber wie gehst du denn ins Bett? Also ich weiß ganz genau, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, sag ich mal. Mit dem Kaffee. Also ich bearbeite jetzt mit dem Kaffee. Ich bearbeite jetzt, sag ich mal, die Folge und dann esse ich mir vielleicht noch was, gucke vielleicht noch ein bisschen Fernsehen und dann gehe ich um 10 oder sowas ins Bett. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich dann halt auch pennen gehe. Also ich werde mit Sicherheit noch eine halbe Stunde irgendwie vor meinem Smartphone halt rumsitzen, ob ich will oder nicht. Das stimmt. Ich sage auch nicht, dass es bei mir dann die ganze Zeit so ist. Das stimmt natürlich. In der Realität schaut es natürlich anders aus. Aber ich hatte das schon ein-, zweimal gemacht so und da hat es eigentlich ganz gut funktioniert manchmal. Manchmal. Ja, genau. Ja, und ich glaube, mit diesen, sag ich mal, sehr schönen Abschlussgedanken können wir, glaube ich, unsere ganzen Zuhörer so ein bisschen ins Wochenende verabschieden oder in die Woche, je nachdem, wann ihr das hört. Das war mittlerweile die 35. Ausgabe vom Langeweile-Podcast von und mit Jona Drees und mir, Thorsten Hörsting. Ja. Ich glaube, wir haben alles gesagt, was wir sagen wollten, oder? Nee, auf keinen Fall. Ich habe hier noch richtig viel stehen, richtig lustige Sachen, die wir nächste Woche ansprechen werden. Ja, definitiv. Willst du mal so einen kleinen Hint geben, so ein bisschen droppen? Ich sag nur, unangenehme Praktikumskollegen, nicht bei mir, sondern bei meiner Freundin, auch nicht für sie unangenehm, sondern für mich, wenn ich das so höre, was sie da so machen. Ja, und dann bei mir geht's um Süßigkeiten. Ich kann das leider nicht cooler anteasern, aber ich finde generell, mir geht's um dass Süßigkeiten. Bei mir geht's um Süßigkeiten. Ich bin ein verfressenes kleines Arschloch. Und deswegen ist meine These: Süßigkeiten ohne die Welt wäre sie besser. Ja, das wär's dann auch von mir. Ich verabschiede mich dann von allen Leuten. Jona, was hast du noch so am Wochenende vor? Ja, sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel. Aber auch geheime Projekte, über die ich jetzt gerade noch nicht reden kann. Aber sehen wir dann auch vielleicht nächste Woche. Ja, ich masturbiere auch ganz viel. Denk dabei auf jeden Fall an mich selber. Und machst du das wirklich? Hast du manchmal so, so Gedanken, dass du denkst, so vom Spiegel, dass du denkst, eigentlich schon ganz geil? Oh nee, dann genau andersrum. Dann denke ich mir eher so, welcher Idiot lässt sich denn mit mir ein? Ja. Ja, das stimmt. Ja, ich auch. Ja. ein Hoch auf das Selbstvertrauen. Schönes Wochenende euch und bis dann. Tschüss.